Es gelang Betty, um die Urwaldwipfel herumzusteuern, und das Luftschiff landete auf einer Lichtung. Die Affen stoben nach allen Seiten davon, spähten dann aber verstohlen durchs Gebüsch. Die Luftschiffe hatten beträchtliche Angst. Die Mädchen kreischten, die Jungs weinten. Pycraft war dem Zusammenbruch nahe. Sargnagel fingerte an seinen Revolvern herum. Fritz barg den Kopf in den Händen. Nur Neil bewahrte einigermaßen die Ruhe. »Alle mal herhören«, gebot er. »Es ist viel Mist über wilde Tiere verbreitet worden. Wilde Tiere werden nur wild, wenn sie von Menschen angegriffen oder gejagt werden. Tiger und Löwen sind weder wild noch grausam. Sie können auch nichts dafür, dass Mutter Natur sie als Fleischfresser erschaffen hat. Affen dagegen fressen kein Fleisch. Sie sind Vegetarier. Sie werden uns bestimmt nichts tun.« »Hast du es denn schon mal mit einem Gorilla zu tun gehabt?«, stammelte David. »Nein, dann hast du sowieso keine Ahnung.« »Richtig«, sagte Neil geduldig. »Ich habe mich mit Affen noch nicht näher befasst. Ich besitze jedoch analoge Erfahrungen. In Summerhill habe ich mich notgedrungen lange genug mit der schwanzlosen Gattung der Simiidae beschäftigt. Und jetzt ist nicht die Zeit für faule Witze«, unterbrach Bunny barsch. »Wir sitzen in der Falle. Statt dummes Zeug zu quatschen, solltest du uns lieber sagen, wie wir hier wegkommen.« »Öffne die Tür und geh hinaus. Sie sind bestimmt friedlich, wenn wir sie nicht mit Flinten und so weiter bedrohen. Vielleicht erkennen sie sogar einen von euch neunmal klug als ihren Führer an. Achtung, der König kommt!« Neil zeigte auf einen riesigen Zottelaffen, der herrisch herangewatschelt kam. In sicherer Entfernung folgten ihm die anderen Affen. Der König blieb stehen und glotzte auf das Luftschiff. Dann betatschte er es mit seinen Händen. Durch ein Bullauge schaute er herein und erblickte plötzlich Roberts Gesicht. Er schrak zurück, aber als Robert die klägliche Imitation eines Lächelns zustande brachte, kam der Affe wieder näher. »Sieht fast so aus, als grinste das Scheusal«, flüsterte Neil. »Ich grinse nicht«, ärgerte sich Robert. »Im Gegenteil, mir ist kotzübel. Was für eine hässliche Visage!« Sargnagel zielte mit einer 45er auf den Gorilla. »Ich puste ihn um!« Pycraft legte ihm sanft die Hand auf den Arm. »Wenn sie ihn umpusten, machen wir uns die Affen zu Feinden. Da wir hier festsitzen, sollten wir uns lieber mit ihnen anfreunden.« Der Affenkönig war um das Luftschiff gewandert, hatte den Propeller erreicht und drehte voller Interesse daran. Dann gab er dem Propeller einen kräftigen Stoß, das Ding wirbelte herum und einer der Propellerflügel haute dem Affen auf den Kopf. Der Gorilla wurde wütend und zerrte schäumend und brüllend an der Schraube. Michael betätigte den Starthebel, ob aus Versehen oder nicht, wusste er selbst nicht. Der Propeller drehte sich wie wild, das machte den Affen nur noch wütender. Er griff an und ein Propellerflügel säbelte ihm fein säuberlich den Kopf von den Schultern. »Wie schade«, meinte Neil, »das ist wahrscheinlich unser Todesurteil.« Die anderen Affen, von dem Vorfall verwirrt, flohen auf die Bäume und starrten aufgeregt auf den geköpften Körper. »Er war bestimmt ihr Anführer«, sagte Michael beklommen. »Sie werden ihn rächen wollen, oder? Doch halt! Der jüngere Gorilla da ist heruntergeklettert und scheint den anderen etwas mitteilen zu wollen. Der wird der neue Führer.« »In diesem Fall«, meinte Bonnie, »ist er vielleicht ganz froh, dass der Olle einen vor den Zahn gekriegt hat. Himmel nochmal, kannst du nicht endlich den Motor abstellen, Betty?« Der Propeller hörte auf zu rotieren und es herrschte Stille. Dann drängten sich die Affen ums Luftschiff. Die mutigeren kletterten aufs Dach und einer schaukelte sich behaglich in den Antennendrähten. »Nun«, ließ sich Neil vernehmen, »entweder bleiben wir hier drin und verhungern oder wir gehen hinaus und versuchen unser Glück.« »Nur zu, Neil«, ermunterte ihn Robert, »du hast dich doch so über die Friedfertigkeit von Affen ausgelassen.« »Hab keine Angst«, beruhigte ihn Jean. »Sie werden dich für einen der ihren halten, da du dich seit einem Monat nicht mehr rasiert hast.« Neil belohnte den mageren Scherz mit einem dünnen Lächeln. »Wie wär's mit einem der Mädchen?«, schlug Neil vor. »Evelyn könnte diese Nummer sehr anmutig ausführen.« »So kommst du uns nicht davon«, beschied ihn Evelyn mit fester Stimme. »Steh zu deinen Überzeugungen.« Also holte Neil tief Atem, öffnete die Tür und trat hinaus. Zu seiner Erleichterung bemerkte er, dass Sargnagel ihn vom Fenster her mit zwei Revolvern deckte. Neil trat einen Schritt vor und die Affen, die sich im Halbkreis versammelt hatten, wichen zurück. Neil lächelte sie an bzw. machte eine Grimasse, die ein Lächeln darstellen sollte, ohne sichtbaren Erfolg. Dann nahm er eine affenartige Stellung ein. Er bückte sich, ließ die Hände auf der Erde schleifen, watschelte herum und gab, wie er glaubte, freundliche Geräusche von sich. Die Affen begannen untereinander zu schnattern. Gordon schrie: »Macht der menschlichen Rasse keine Schande, Neil!« Worüber die Affen schnatterten, ist nicht überliefert, aber plötzlich herrschte Totenstille. Der Anführer schlurfte vorsichtig näher und glupschte Neil unschlüssig an. Neil ließ sich auf alle Viere nieder, kroch zu dem Affen und rieb sein Gesicht an der haarigen Affenhand. Eine Art Lächeln huschte über das Affengesicht. Das ließ Neil genug Mut schöpfen, um die Hand des Affen zu ergreifen und freundschaftlich zu schütteln. Der Affe grinste noch mehr. Fritz war so geistesgegenwärtig, Neil eine Banane hinzuwerfen, und der überreichte sie dem Affen. Der Affe fraß sie mit verklärtem Lächeln. Jetzt hatten die Kinder auch keine Angst mehr und kamen eines nach dem anderen heraus. Ringsum rieben sich aufgeregte Gesichter an haarigen Affenhänden. Pycroft und Sargnagel waren im Luftschiff geblieben, bereit, sofort jeden Affen zu erschießen, der sich feindselig verhielt. Robert, David und Michael gingen noch einen Schritt weiter. Sie schwangen sich auf die Bäume und hangelten von Ast zu Ast. Die Affen schienen von diesem Tun entzückt und schlossen sich mit frohem Geschnatter an. Sie glucksten fröhlich, wenn einer der Jungen daneben griff und auf die Erde fiel. Die menschliche Kleidung interessierte die Affen sehr. Immer wieder zupften sie daran. Einige sammelten Blätter, um sich daraus ebenfalls ein Kleidungsstück zu basteln. Michael hatte eine gute Idee. Aus dem Luftschiff holte er Pycrofts Zylinder und überreichte ihn dem Affenkönig. Der Affe grinste, als Michael ihm den Hut aufsetzte. Betty holte einen Spiegel. Als der Affe sein Ebenbild gekrönt von einem hohen Hut im Spiegel erblickte, floh er in panischer Angst. Betty ließ vor Schreck den Spiegel fallen, aber der Affe kam zurück, hob ihn auf und starrte lange hinein. Dann wurde er plötzlich wütend und schlug auf das Gesicht im Spiegel ein. Das Glas zersprang und er glotzte dümmlich durch den leeren Rahmen. »Diese Biester wollt ihr zivilisieren?« fragte Sargnagel spöttisch. »Immerhin hat dieser Affe eine gewisse Intelligenz bewiesen«, räumte Pycroft ein. »Wenn ich so ein Gesicht hätte und es im Spiegel vor mir sähe, würde ich das verdammte Ding auch zerschmettern wollen.« Die Luftschiffer gingen zum Mittagessen an Bord. »Habt ihr gesehen, wie recht ich hatte?« frohlockte Neil. »Ich sagte euch doch, dass sie ganz zutraulich sein würden, wenn wir ihnen freundlich begegnen.« »Ja«, gab Robert zu, »aber was weiter? Wir können ihnen nicht helfen, eine neue Zivilisation zu gründen. Sie haben keinen Verstand.« »Versuchen wir nicht, die Affen zu beeinflussen«, sagte Neil. »Warten wir ab, wie weit sie ohne uns kommen.« »Ich werde den alten einäugigen Kaffer im Auge behalten«, knurrte Sargnagel. »Der gefällt mir gar nicht. Der hat so einen komischen Schlitz auf der einen Optik. Schön ist das nicht.« »Das habe ich auch bemerkt«, schaltete sich Fritz ein. »Er war der Einzige, der nicht mit uns Freundschaft geschlossen hat.« »Geben Sie ihm einen auf den Hauer, Sargnagel«, schlug Neil heiter vor. Früh am nächsten Morgen wurden sie vom Geschnatter der Affen geweckt. Der Führer, Franz Josef, David hat diesen Namen vorgeschlagen, einer seiner Freunde sah angeblich ähnlich aus, stand draußen und lächelte durch ein Fenster herein. Die Kinder gingen zu ihm nach draußen, Pycroft hatte vorgeschlagen, ein Haus zu bauen, denn die Kabine des Luftschiffs wurde auf die Dauer ein bisschen eng. Sie machten sich daran, Bäume zu fällen. Die Affen schlossen sich an und bald sägten sie besser als die Kinder. Sie waren stärker und die Schrotsägen flitzten bei ihnen nur so hin und her. Franz Josef schien das Amt des Vorarbeiters inne zu haben. Er schrie die anderen an und wenn sie abschlafften, hagelte es Kopfnüsse. Er selbst rührte kein Werkzeug an. Ein Auge saß dabei und sah sich alles an. Die Kinder bemerkten, dass Franz Josef ihn nicht zum Arbeiten antrieb. »Vor ein Auge hat er Manschetten«, kommentierte Sargnagel. Es war sonnenklar, dass ein Auge etwas gegen Franz Josefs Führerrolle hatte. »Wetten, dass es zwischen den beiden bald zur Keilerei kommt«, sagte Robert. Zuerst ging die Arbeit zügig voran. Die Jungs brachten die Affen dazu, die Baumstämme richtig hinzulegen, sie selbst nagelten sie dann zusammen. Bald war Franz Josef eingeschlafen. Die anderen Affen verloren die Lust und verdrückten sich. »Hoffnungslos«, grollte David. »Keine Spur«, widersprach Neil, »genau wie normale Straßenbauarbeiter. Wir hätten ihnen Schaufeln zum Drauflehnen geben sollen.« Gegen Abend hatte das Haus eine Höhe von etwa 1,80 Meter erreicht. Als die Kinder am anderen Morgen aufwachten, sahen sie zu ihrem Erstaunen, dass ein Auge die Sache in die Hand genommen hatte. Die Affen hatten das Ganze auseinandergenommen und zersägten die Balken zu Kleinholz. Zwei Gorillas mühten sich, ein Brecheisen durchzusägen. Es war offenkundig, dass die Affen Sinn und Wert der Arbeit nicht begriffen. »Ihr könnt mir nicht erzählen, dass diese Tränen wissen, was sie tun«, meinte Sargnagel. »Wo ist eigentlich Franz Josef?« Sie fanden Franz Josef im Wald. Sein Tod musste furchtbar gewesen sein. Man hatte ihn buchstäblich in Stücke gerissen. Den Kindern schauderte bei dem Anblick und Entsetzen wehte sie an. Sie rannten so schnell wie möglich zum Luftschiff zurück. Noch während sie rannten, schwang sich ein Auge von einem Baum herab, packte Jean und verschwand mit ihr im Dschungel. Ihr angstvoller Schrei ließ den Kindern das Blut in den Adern gerinnen. Die Lage war äußerst ernst. Niemand würde zu Fuß mit einem Gorilla Schritt halten können, der sich von Ast zu Ast schwang. Sargnagel feuerte hinter ihm her, verfehlte ihn aber. Sie gaben die Hoffnung auf, Jean vor einem grauenvollen Tode bewahren zu können. Sargnagel jedoch hatte sofort mit kundigem Blick bemerkt, dass ein Auge nicht in eine bestimmte Richtung floh, sondern sich im Kreise bewegte. Sargnagel kämpfte sich durch den Wald, um dem Gorilla den Weg abzuschneiden. Die anderen folgten, doch Sargnagel hatte sie bald abgehängt. Sie stolperten hinter ihm her und der Knall eines Schusses beflügelte ihre Schritte. Sie erreichten eine Lichtung und blieben wie vom Donner gerührt stehen. Sargnagel hatte ein Auge am rechten Arm erwischt. Ein Auge war zu Boden gefallen, hielt aber Jean nach wie vor mit der linken Pranke fest. Jean schien bewusstlos zu sein, dann ließ ein Auge sie fallen und stürzte sich auf Sargnagel. Sargnagels Pistole brüllte auf und der Gorilla taumelte zurück. Blut sprudelte aus seinem Hals. Wieder drückte Sargnagel ab, aber die Waffe hatte Ladehemmung. Bevor er noch seinen zweiten Revolver ziehen konnte, war der Affe über ihm und krallte sich mit der linken in seinem Gesicht fest. Sargnagel hieb ihm die Pistole auf den Kopf. Der Affe war außer sich vor Wut. Die Jungs sprangen herbei, aber bevor sie die Kämpfenden erreicht hatten, fetzte ein Auge einen mächtigen Schlag durch Sargnagels Gesicht. Sargnagel ging zu Boden. Robert schoss dem Gorilla mitten ins Herz. Der Gorilla sackte in sich zusammen. Sie wollten sich um Sargnagel kümmern, aber mit ihm schien es zu Ende zu gehen. »Oh, Sargnagel«, heulte Betty. Sie sank neben ihm in den Staub und bettete seinen grausam zugerichteten Kopf in ihrem Schoß. Er blickte auf und ein schwaches Lächeln spielte um seine Lippen. »Ist die Pfanne in Sicherheit?«, flüsterte er. Die Kinder beruhigten ihn, Jean sei wohl auf und Erleichterung spiegelte sich in seinen Augen. »Komisch«, murmelte er mühsam, »komisch. Wisst ihr noch, wie ich euch von dem Kunden mit dem einen Auge erzählt habe? Beim Pokern? Komisch, dass wieder ein Auge dabei ist und diesmal schneller zieht als ich. Ich kriege wohl nur, was ich bestellt habe. Ihr wart ein dufter Laden. Ich wäre gern noch ein bisschen geblieben.« »Du hast mir das Leben gerettet«, schluchzte Jean und überschüttete sein arg mitgenommenes Gesicht mit Küssen. Tränen schossen ihm in die Augen. »Bei Kindern werde ich immer lasch«, stammelte er. »Aber was ein richtiger Revolvermann ist, der pustet keinen um, noch nicht mal einen Gorilla, wenn er dafür nicht mindestens zwei Riesen beschäumen kann.« Sargnagel lächelte, und lächelnd starb er. Sie begruben ihn an Ort und Stelle und überhäuften sein Grab verschwenderisch mit tropischen Blumen. »Pirolo hätte ihm auch keine bessere Beerdigung spendieren können«, sagte David und drückte damit aus, was alle fühlten. Sargnagels Tod war ein schwerer Schlag. Den Kindern wurde klar, wie sehr sie diesen Gangster geliebt hatten. Außerdem merkten sie, dass sie ihren besten Beschützer verloren hatten. Sargnagel hatte keine Furcht gekannt. Wenn sie an die Zukunft dachten, beschlich sie Verzweiflung, denn ihre Lage sah alles andere als rosig aus. Inmitten unberechenbarer Menschenaffen gestrandet, Menschenaffen, die jetzt führerlos waren, graute ihnen vor den kommenden Ereignissen. »Wir können nur noch fliehen«, grübelte Neil. »Aber wie? Eins ist sicher, wir müssen versuchen, zur Ostküste vorzustoßen.« »So weit kann ich nicht zu Fuß gehen«, seufzte Pycroft traurig. »Es ist zwecklos, die vielfältigen Abenteuer erzählen zu wollen, die sich auf dem Weg zur Küste zutrugen. Nur so viel sei hier gesagt. Man erreichte die Küste, müde und fußkrank, Pycraft hatte die Strapazen besser als erwartet überstanden. Glücklicherweise befand sich ein Hafen nebst einigen größeren Schiffen gleich in der Nähe. Sie besetzten ein britisches Torpedoboot und warfen die Mannschaft über Bord. »Jetzt nach Aden«, meinte Robert. »Rotes Meer, Suez, Gibraltar.« »Moment«, sagte Michael, »im Suezkanal gibt es doch Schleusen. Wir müssen um das Kap der Guten Hoffnung fahren.« Über Schleusen wusste keiner etwas Näheres und Davids Versicherung, er habe schon so dies und das durchgeschleust, wurde mit Recht als unsachlich zurückgewiesen. Alle einigten sich darauf, die Route ums Kap zu nehmen, zumal Neil früher schon einmal in Südafrika gewesen war und behauptete, er kenne jeden Zentimeter dieser Strecke. Das Torpedoboot wurde mit Öl betrieben, dadurch entfiel das Problem des Schürens, sehr zur Erleichterung aller Beteiligten. Neil wurde zum Kapitän gewählt, er zog sich eine Marineuniform an und sah richtig gut aus. Die anderen nahmen sich Offiziersuniformen. Neil war entrüstet. »Wie kann ich lauter Leutnants, Kommandanten und Admirälen den Befehl geben, das Deck zu schrubben?« Aber die Mannschaft weigerte sich, die Ringe aufzugeben. Neil saß eine halbe Stunde lang in seiner Kabine und studierte Navigation. Als er damit fertig war, gab er dem ersten Ingenieur, Korvettenkapitän Gordon, den Befehl »Volle Fahrt, acht aus!« Krabumm! Glücklicherweise lag noch ein anderes britisches Torpedoboot im Hafen vor Anker. Dorthin schwammen sie. Wieder studierte Neil eine halbe Stunde lang Navigation. Mit Hilfe von 4 Bugsierschiffen gelang es ihm, das Schiff aus dem Hafen zu manövrieren. Einmal auf offener See, fand er, könne er nicht mehr viel Schaden anrichten, gleichgültig, welche Befehle er dem Maschinenraum erteilte. Bald machten sie ruhige Fahrt südwärts. Achtern hatten die Jungs die 4 Bugsierschiffe vertäut, für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes eintreten sollte. In verhältnismäßig kurzer Zeit erreichten sie Durban und ein paar Tage später gingen sie in Kapstadt vor Anker. 2 Tage hinter Kapstadt brach die Meuterei los. Neil hatte David befohlen, das Binnacle zu verboxen. Und David hatte etwas dagegen gehabt. Der Kapitän wurde ungehalten. »Befehl ist Befehl«, donnerte er, »und muss ausgeführt werden.« »In Ordnung«, antwortete David ungerührt. »Wenn du mir sagst, was und wo ein Binnacle ist, verboxe ich es gern.« An dieser Stelle fluchte der Kapitän Neil eine halbe Stunde lang, ohne sich zu wiederholen. »Mit blutigen Landratten habe ich es zu tun«, schrie er dann, »und von Schiffen habt ihr keinen blassen Schimmer.« Robert hatte sich inzwischen ein Wörterbuch der Seemannssprache, Englisch-Deutsch, aus der Bootsmannskoje besorgt. »Binnacle, sächlich«, las er. »Die Kompasshaube, das Kompasshäuschen, Nachthaus, die Box, in der der Kompass aufbewahrt wird. Wie zum Teufel soll David eine Box verboxen?« »Das ist die Sprache von Meuterern«, schrie der Kapitän. »Tritt hervor, du Abschaum! Nein, nicht du. Du bist gemeint, David. Wirst du jetzt das Binnacle verboxen oder wirst du jetzt das Binnacle nicht verboxen?« »Ich werd's versuchen«, grinste David und verpasste dem Binnacle eine linke Gerade, die er mit einem rechten Haken gekonnt abzublocken verstand. Der Kompass hörte auf zu funktionieren und fing auch nie wieder an. »Du Narr«, röhrte der Kapitän. David salutierte. »Befehl ausgeführt, Sir!« Die Mannschaft beriet sich. »Ohne Kompass kann er das Schiff nicht steuern«, sagte David. »Ich bin dafür, ihn loszuwerden und einen neuen Kapitän anzuschaffen.« Einstimmig angenommen, Robert und Bunny wurden losgeschickt, um mit dem Kapitän zu verhandeln. »Wir haben Gordon zum Kapitän gewählt«, verkündeten sie. Neil lächelte hässlich. »Interessant«, brummte er, öffnete eine Schublade und zog einen Revolver hervor. »Das ist eine Meuterei, und auf hoher See bestraft man Meuterer mit dem Tode. Ich bin und bleibe Kapitän dieses Schiffes.« »Warum fährst du dann nicht geradeaus? Seit 3 Stunden fahren wir im Kreis.« »Unverschämter Flegel, hinaus mit euch!« Jean schlug vor, »machen wir einen Bummelstreik.« Sie machten einen Bummelstreik. Neil spielte den Steuermann, aber er musste auch mal schlafen, und all sein Rufen lockte niemanden an Deck. Nach 14 Stunden band er die Ruderpinne fest, sodass das Schiff im Kreis fuhr, und schlief ein. Fortsetzung folgt. Mit der Affenzivilisation hat es also nicht geklappt. Dass Affen Bäume zersägen können, hätte ich eh nie geglaubt. Nee. Sargnagel hätte nicht sterben dürfen. Er war ein netter Verbrecher. Genau. Ich glaube, in deiner Geschichte ist ein großer Fehler. Hunderte müssten in U-Booten überlebt haben. Stimmt. Die grüne Wolke konnte ihnen nichts anhaben. Ja, zweifellos eine reizvolle Theorie. Allerdings zeigt sich hier abermals eure Unwissenheit, was die Naturwissenschaften betrifft. Die in Frage stehende Wolke setzte sich hauptsächlich aus den Komponenten SIF2, Klammer auf CN, Klammer zu, 2 und dem H2O des Meeres zusammen. Hieraus entstanden die Derivate HF und HCN, die viel gefährlicher sind als alles andere und wegen des gleichfalls frei werdenden SIO2 nahezu jedes feuchtigkeitshaltige Gewebe versteinerten, mit dem sie in Berührung kamen. Eine solche Formel gibt es gar nicht. Folglich fanden die U-Boot-Mannschaften einen tiefhängenden Nebel vor, als sie auftauchten, welcher sie umgehend versteinerte. Alle? Könnte nicht wenigstens ein U-Boot von, na sagen wir mal, Franco, lange genug unten geblieben sein, bis der Nebel sich verzogen hatte? Wenn ich es recht bedenke, hat, glaube ich, eins von Francos U-Booten überlebt. Gut. Während Kapitän Neil schlief, wurde er ergriffen und in Eisen gelegt. Michael wurde zum Kapitän gewählt und legte nach den Sternen einen Kurs fest, der, wäre er eingehalten worden, das Schiff zur Nordostküste Südamerikas, genau zwischen Orinoco und Panama, geführt hätte. Als Kapstadt wieder in Sicht kam, erklärte Kapitän Michael seiner empörten Mannschaft hastig, er sei umgekehrt, um Öl zu tanken. »Aber mit dem Öl, das wir haben, wären wir mindestens bis Madeira gekommen«, murrte Pycroft. »Warum bist du nach Süden zurückgefahren?« Es stellte sich heraus, dass Michael nicht bedacht hatte, dass sie sich südlich des Äquators befanden. Infolgedessen hatte er das Kreuz des Südens für den großen Bären gehalten. Gordon wurde Kapitän. Er brachte sie sicher nach Sri Lanka und Evelyn bekam seinen Posten. »Die Lotterie- oder Experimentiermethode«, seufzte Pycroft matt, nachdem sie in Rio de Janeiro, Hongkong und bei den Donnerstagsinseln gelandet waren, »muss uns zwangsläufig irgendwann auch nach Europa führen.« Das stimmte. Eines Morgens kam der Felsen von Gibraltar in Sicht. Da sie ihrer Sache nicht ganz sicher waren, schleppten sie Neil mitsamt seinen Eisen an Deck. Er identifizierte den Felsen, weil er schon einmal auf Gibraltar gewesen war. Die Biscaya war wie üblich recht stürmisch und unsere ungeübten Seefahrer hatten eine schlimme Zeit. »Merkwürdig«, sagte David, »am ersten Tag einer Seereise fürchtet man, das Schiff könnte untergehen. Danach fürchtet man nur noch, es könnte nicht untergehen.« »Ist das von dir?«, fragte Pycroft. »Natürlich, warum?« »Weil ich diese Bemerkung bereits im Jahre 1925 gemacht habe«, sagte Pycroft. »Wollen Sie damit sagen«, schaltete sich Michael ein, »dass Sie erst 1925 Mark Twain gelesen haben?« Gordon stand auf der Kommandobrücke und rief Bunny zu sich. »Siehst du das da drüben? Wenn ich nicht wüsste, dass wir die letzten Menschen sind, könnte ich schwören, dass es das Seerohr eines U-Boots ist.« »Vielleicht ist es das. Wahrscheinlich voller Steinmenschen. Wir können ja mal eine Salve drauf abfeuern, damit wir nicht aus der Übung kommen. Laden, anlegen, zielen, Feuer!« 6 Geschütze spien donnernd. »Getroffen«, jubelte Gordon, »mitten ins Seerohr. Wollt ihr eine Blume oder einen Teddy?« Sie lachten noch über diesen Witz, als ein Torpedo das Schiff hinten oder achtern streifte. Bumm! Ein Torpedo traf den Maschinenraum. Verdutzt starrten sie das U-Boot an, das nun auftauchte. Das Schiff begann zu kentern. Sie hasteten zu den Rettungsbooten. In weniger als 3 Minuten hatten sie ein Boot klargemacht. Nun saßen sie in der winzigen Nussschale, wurden hilflos herumgeworfen und hatten alle Hände voll zu tun, damit sie von dem Strudel, den das sinkende Torpedoboot machte, nicht in die Tiefe gerissen wurden. Francos U-Boot tauchte auf und kam langsam auf sie zu. Pycroft fragte die Mannschaft auf Spanisch nach ihren weiteren Plänen, aber man verstand ihn nicht. »Ich bin Italiener«, sagte der Kapitän. »Meine Leute sind Deutsche. Warum haben sie auf uns geschossen?« Gordon erklärte, es sei ein Scherz gewesen. Sie hätten nicht gewusst, dass lebende Menschen im U-Boot seien. »So, so«, meinte der Italiener argwöhnisch. »Auf welcher Seite stehen Sie?« »Wie meinen Sie das?«, fragte Michael. »Auf welcher Seite haben Sie im spanischen Bürgerkrieg gekämpft?« »Bei den Republikanern! Nieder mit dem Faschismus!« Michael konnte es nicht lassen. »Also war es kein Scherz. Sie wollten uns vorsätzlich versenken.« »Das nicht«, sagte Michael wahrheitsgemäß und fügte tapfer hinzu, »hätten wir aber gewusst, dass Sie ein Franco-Söldner sind, so hätten wir Sie natürlich sofort auf den Grund des Meeres geschickt.« Wie freundlich, höhnte der Italiener und gab seinen Männern einen kurzen Befehl. Das U-Boot nahm ihr Rettungsboot ins Schlepptau und bugsierte es bis in den Hafen von Santander. In Santander wurden sie ins Stadtgefängnis geworfen. Zwei Deutsche standen draußen Wache. Fritz unterhielt sich auf Deutsch mit ihnen. Er erfuhr, dass der Kapitän ein gewisser Silvo war, einer der grausamsten Offiziere der faschistischen Truppen. Neil hatte das spanische Vermächtnis gelesen und zitterte vor Angst wie ein Schneider. Er bat Silvo um eine vertrauliche Unterredung und sie wurde ihm gewährt. »Seien Sie doch vernünftig«, beschwor Neil den Offizier. »Warum halten Sie uns gefangen? Wir wollen nicht mit Ihnen kämpfen. Wir wollen nur nach England zurück. Von uns aus können Sie ganz Spanien und ganz Europa behalten.« Silvo lächelte zynisch. »Und Ihnen sollen wir England überlassen? Ihre jungen Leute gehen nach England zurück, wachsen heran und zeugen Kinder und Kindeskinder, während wir, die wir keine Frauen haben, aussterben? No, Signore, no!« »Meinetwegen können die Männer und Knaben nach England, aber die Mädchen bleiben hier. Spanien darf nicht untergehen.« Neil berichtete von der Unterhaltung und die Jungs waren sofort einverstanden. »Ich dachte schon, Silvo würde Schwierigkeiten machen«, seufzte David erleichtert. »Brauchen wir die Mädchen etwa, Freunde?« Die Jungs waren einstimmig der Meinung, dass sie die Mädchen nicht brauchten. Eine Woche später kam Silvo in die Zelle und teilte seinen Gefangenen mit, dass die männlichen Gefangenen zu einem Motorboot gebracht würden, mit dem sie nach England schiffen könnten. Die weiblichen Gefangenen müssten bleiben. »Und wenn wir uns weigern?«, fragte Bunny. Silvo klopfte bedeutsam auf seinen Revolver. Plötzlich begann David im Foxtrott-Rhythmus zu singen. »Schwingt euch doch die Seibel ab, im Augenblick sind Eizes knapp, wir sahnen auf Französisch ab.« »Was bedeutet das?«, schrie Silvo. »Ein Lied«, lächelte David, »ein kleines Lied, eine alte französische Ballade.« Silvo kochte vor Wut, unternahm aber nichts. Erst hatte es zwar so ausgesehen, als würde er David an Ort und Stelle über den Haufen schießen, aber David machte ein so unschuldiges Gesicht, dass Silvo seinen Revolver wieder wegsteckte. Sie bekamen ein Motorboot und Verpflegung für 7 Tage und man machte sich auf die gefährliche Reise. Als es dunkel wurde, wandte sich Neil an David. »Gehe ich richtig in der Annahme, dass du den Mädchen mit deinem kleinen Lied mitteilen wolltest, dass wir nicht sogleich eingreifen, sondern erst nach Frankreich fahren, um uns dort mit den nötigen Waffen auszustatten und dann einen neuen Vorstoß über die Pyrenäen zu wagen?« »Bravo, Neil! Wir können die Mädchen doch nicht bei diesen Blödmännern lassen.« »Vielleicht«, überlegte Robert, »sollten wir im Schutze der Dunkelheit zurückschippern und das U-Boot klauen.« »Es ist zu gut bewacht«, wandte Pycroft ein, »aber in einer Hafenstadt wie Bordeaux finden wir bestimmt ein U-Boot.« Und in Bordeaux fanden sie eins der modernsten U-Boote. Sie untersuchten es. »Ich frage mich, wie es sinkt«, sagte Bunny, und einen Augenblick später, als Pycroft das Boot betrat, sank es auch schon. Bunny gelang es gerade noch rechtzeitig, die Einstiegsluke zu schließen, bevor das Schiff voll Wasser schlug. Keiner war jemals auf einem U-Boot gewesen und allen war flau im Magen. Glücklicherweise fiel Bunny über den Hebel für den Sauerstoffmechanismus und nach verloren sie ihre Furcht. Vorsichtig schifften sie zurück nach Santander und schon am frühen Morgen dümpelten sie in der Hafeneinfahrt. Pycroft, der das Periskop bediente, brüllte plötzlich: »Das faschistische U-Boot ist verschwunden!« So war es. Sie tauchten auf und fuhren in den Hafen. Der Feind hatte sich abgesetzt und die Mädchen mitgenommen. Sie durchsuchten das Gefängnis, fanden aber von den Mädchen keine Spur. Plötzlich stürzte sich Bunny auf einen winzigen Papierfetzen in einer Ecke des Gefängnishofs. Auf dem Papier stand das Wort »Burgos« in roten Lettern. »Bettys Handschrift«, rief er, »mit ihrem eigenen Blut geschrieben. Aber wo ist Burgos?« Niemand wusste es. Sie fanden eine Landkarte. Burgos lag landeinwärts, etwa 150 Kilometer südlich von Santander. Sie mussten das U-Boot im Stich lassen. Michael schlug vor, Räder am U-Boot zu befestigen. Seine Anregung wurde aber nicht sehr ernst genommen. »Seit der Erfindung des Rades habe ich keinen so blödsinnigen Vorschlag vernommen«, murmelte Robert. »Aber ich habe eine Idee. Habt ihr auch bemerkt, dass die Steinmenschen durch Regen- und Sonneneinwirkung langsam ausbleichen? Wenn wir uns weiße Tünche besorgen, können wir den Faschisten so nahe auf den Leib rücken, wie wir wollen. Sie dürfen nur nicht sehen, dass wir uns bewegen.« Sie fanden so viele Flinten und Revolver, wie sie brauchten, und machten sich auf den Weg nach Burgos. Sie versuchten, Pferde einzufangen, aber die Rösser waren zu verwildert. Dann probierten sie es mit Autos, doch die Straßen nach Burgos waren mit Truppen, Artillerie und Versorgungsfahrzeugen verstopft. Es war ja Bürgerkrieg. Außerdem war Sommer. Das Marschieren in dieser Hitze war eine Qual. Bald hatten alle Blasen an den Füßen. Endlich erreichten sie die ersten Häuser von Burgos und beschlossen, die Dunkelheit abzuwarten. Sie übernachteten in einem Sanitätswagen des Roten Kreuzes am Straßenrand. Gegen Mitternacht erwachte Robert. Er gab Michael einen kleinen Stups. »Ich habe draußen Schritte gehört.« Sie linsten in die Dunkelheit. »Das ist einer von den deutschen Typen«, flüsterte Michael. »Den schnappen wir uns.« Sie glitten aus dem Wagen und schlichen sich an den nichtsahnenden Deutschen heran. Er saß auf einem Stein und war dabei, sich eine Zigarette anzustecken. Die Jungs krochen hinter ihn und zogen ihm unvermittelt einen Sack über den Kopf. Robert wollte ganz sicher gehen und hieb ihm sein Gewehr über den Schädel. Dann liefen sie zu den anderen zurück und weckten sie. Der Schlag hatte den Soldaten bewusstlos gemacht, aber nicht ernstlich verletzt. Fritz hatte eine Idee. »Ich sehe ihm sehr ähnlich. Ich werde seine Uniform anziehen, dann glauben Sie, ich wäre er.« »Das ist alles ganz schön und gut«, sagte Neil, »aber Sie wissen nicht, wohin Sie gehen müssen.« »Ich weiß, aber ich kann überall hingehen und werde Sie schon finden.« Fritz verschwand mit der Uniform des Deutschen. Die anderen berieten, was mit dem Gefangenen zu geschehen habe. »Sargnagel hätte ihn umgepustet«, meinte David. »Ja, aber das wäre wohl nicht ganz das Richtige«, wandte Bunny ein. »Er hat uns nichts getan.« »Noch nicht«, gab Michael zu. »Wir können ihn aber nicht jahrelang bewusstlos halten, indem wir ihm ständig wieder einen über die Rübe hauen. Und wenn wir ihn fesseln, fängt er an zu brüllen. Dann müssen wir ihn knebeln. Es wäre wirklich sicherer, ihn umzulegen.« An dieser Stelle wachte der Deutsche auf und glotzte mit leerem Blick in die Runde. Plötzlich bemerkte er, dass er nur noch Hemd und Unterhose anhatte. Er erschrak. »Wo ist meine Uniform?«, fragte er aufgeregt. Neil erklärte ihm, ein Landsmann habe sie sich ausgeliehen. »Aber Sie werden ihn erschießen. Ich bin weggelaufen, weil Silvo so grausam zu den Mädchen war. Ich bin ein Deserteur. Sie werden ihn erschießen.« Er hatte kaum seine Rede beendet, als ein Schuss die Stille der Nacht zerriss. »Mir nach«, rief der Deutsche, und sie stürmten in die Stadt. An der ersten Straßenecke stolperte Bunny über etwas. Es war die Leiche von Fritz. Die Kugel hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Sie blieben stehen. »Oh, diese Schweine«, rief Robert. Er ballte die Faust. »Dafür werden sie büßen. Hey, du da, wie heißt du?« »Sepp«, antwortete der Deutsche. »Okay, Sepp, bist du auf unserer Seite?« »Ich hasse Silvo. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber der Ton, in dem du es gesagt hast, genügt. Weißt du, wo sie sind?« »Nächste Querstraße rechts, in einer Kaserne. Ich führe euch hin.« Als sie sich den Unterkünften näherten, hörten sie ein Mädchen kreischen. »Das ist die Betty«, wisperte Sepp. »Silvo mag sie nicht, weil sie immer sagt, er sei ein Schweinehund.« »Wie sollen wir die Kaserne angreifen? Ungedeckt über diesen weiten, freien Platz?«, fragte Neil. »Hier kommt die weiße Tünche zum Einsatz«, trumpfte Robert auf. Er weiste alle Gesichter. »So, der ganze Platz ist voller Statuen. Wir müssen uns unter diese Statuen mischen und dann schrittweise zu den Baracken vorstoßen.« »Das«, sagte Pycroft, von heftigem Husten geschüttelt, »ist ganz ohne Zweifel eine ausgezeichnete Idee. Aber mit meinem Gehuste könnte ich euch leicht verraten.« Neil räusperte sich. »Ich glaube, auch bei mir ist eine leichte Erkältung im Anzug«, stellte er fröhlich fest. Robert bedachte die Männer mit einem vernichtenden Blick. Sein Schweigen war beredter als tausend Worte. Noch war es dunkel, doch die Dämmerung kroch schon herauf. »Wir müssen unverzüglich handeln«, befand Robert und führte die anderen an, wobei er auf allen Vieren kroch. Als es hell wurde, standen Sepp und die vier Jungs stocksteif und kalkweiß auf dem Exerzierplatz. Dann geschah ein Missgeschick. Eine Wespe hatte sich auf Gordons Nase niedergelassen, und wenn es etwas gibt, das Gordon wahnsinnig machen kann, dann ist das eine Wespe, die sich auf seiner Nase niederlässt. Er hielt so lange still wie möglich, dann schlug er zu. Das sah Silvo. Ein Schuss bellte. Die Kugel traf die Wespe. »Deckung!« schrie David, und sie ließen sich hinter einigen Statuen fallen. Sie feuerten und Neil und Pycraft feuerten weiter von der Flanke her. Während einer kurzen Gefechtspause hörten sie Silvos Stimme. »Ergebt euch, oder wir töten die Mädchen!« »Sorgt dafür, dass er weiterredet«, flüsterte Bunny. »Siehst du, wie Pycraft seinen Generalmajor vor sich her schiebt und vorrückt?« »Gut«, sagte Robert. Dann wandte er sich an Silvo. »Schenken Sie uns das Leben, wenn wir uns ergeben?« »Ja!« »Und lassen Sie auch die Mädchen frei?« »Nein, niemals!« Robert ließ Pycraft nicht aus den Augen, der sich bereits ganz schön vorgearbeitet hatte. »Na gut, Silvo, machen wir einen Handel. Geben Sie uns ein Mädchen heraus und Sie können die beiden anderen behalten.« »Welches Mädchen?« »Die Hübsche. Welche meinen Sie?« Sie sahen, wie Pycraft den rechten Arm erhob und eine Bombe explodierte an der Mauer. Als sich der Rauch verzogen hatte, klaffte ein großes Loch in der Wand. Sie waren so geistesgegenwärtig gewesen, im Schutze von Qualm und Staub vorwärts zu stürmen. Pycraft war auch schon da und vereint drangen sie in die Baracke ein. Die Deutschen hoben die Hände und ergaben sich. Silvo hingegen feuerte auf Robert, verfehlte ihn um Haaresbreite und traf Sepp in die Kehle. Sepp brach mit furchtbarem Gurgeln zusammen. Pycraft hieb Silvo den Griff seines Revolvers auf den Kopf und die Schlacht war aus und gewonnen. Danach geschah nicht mehr viel in Spanien. Die Deutschen wollten nach Hause und man verabschiedete sich freundlich von ihnen. Die armen Kerle wurden bereits in Frankreich von Wölfen gefressen. Unsere Freunde hingegen fanden in Bilbao eine Luxusjacht und waren eine Woche später nach glücklicher Fahrt wieder in Summerhill. Fortsetzung folgt. Mensch, was war das für ein lausiges Kapitel? Warum sind eigentlich immer nur die Jungen tapfer? Ja. Da retten sie uns am laufenden Band. Als ob wir das nötig hätten. Genau. In deiner Geschichte werden Frauen in übelster Weise diskriminiert. Dabei haben wir mindestens so viel auf dem Kasten wie die Jungs. Seid still, darum geht's doch gar nicht. Echt? Schade, dass Fritz draufgegangen ist, nicht? Das fand ich nicht so schlimm. Ich habe ihn mir sowieso nicht richtig vorstellen können. Ach. Bei Sargnagel war das was anderes. Als er starb, war ich echt traurig. Aber Fritz war ein Langweiler. Neil, das musst du zugeben, er war ganz schön langweilig. Gut, er war ziemlich langweilig. Es wurde höchste Zeit, dass er starb. Warum können wir nicht alle weiterleben? Weil diese Geschichte die grüne Wolke oder der allerletzte Mensch auf Erden heißt. Willst du damit sagen, dass alle bis auf einen sterben? Verdirb uns bloß nicht den ganzen Spaß und erzähl jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht. Wer ist denn der allerletzte Mensch auf Erden? Das weiß ich noch nicht. Es hängt nicht zuletzt davon ab, was in den nächsten Wochen geschieht. Wenn die Mädchen wieder die ganze Nacht schnattern, wie zum Beispiel gestern Nacht, kann ich euch einen sehr blutigen Tod versprechen. Und wenn ihr Burschen mir nicht die Schraubenschlüssel zurückgebt, die ihr euch gestern ausgeliehen habt, nun, ihr seid gewarnt. Okay. Im nächsten Kapitel sollten die Mädchen die tapferen Taten vollbringen. Was meinst du, Betty? Frag mich nicht. Nee, glaubt ja doch, dass nur Männer Mut haben. Es ist ziemlich hoffnungslos. Dabei tut er selbst nie was Mutiges. Vielleicht werde ich euch alle in der nächsten Folge retten müssen. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mich von meiner wahren Seite zeige. Mach das mal. Summerhill sah noch trostloser aus. Dachziegel waren heruntergefallen, Fensterscheiben zerbrochen. Es war den Kindern ein Rätsel, wie das hatte geschehen können. »Mich dünkt«, meinte Betty, »jemand hat diese Fensterscheiben zerschlagen. Am Ende sind wir doch nicht die letzten Überlebenden in England.« »Mich deucht«, sagte Robert, »diese Überlebenden würden nicht extra nach Summerhill anreisen, um hier ein paar Fensterscheiben einzuschmeißen. Sei nicht kindisch, Betty.« »Vielleicht waren es fallende Dachziegel oder Äste, die der Sturm abgebrochen hat«, gab Pycraft zu bedenken. »Oder Ratten?«, fragte Bunny. »Egal«, fasste Michael zusammen, »wir hätten die wärmeren Klimazonen nicht verlassen sollen. Summerhill im November ohne Fensterscheiben und Kohlen ist nicht das, was ich mir unter Komfort vorstelle. Dabei steht uns die ganze Welt zur Verfügung. Warum kommen wir eigentlich immer an diesen beschissenen Ort zurück?« »Das ist der Nestinstinkt«, dozierte Neil. Im Ausland hatten sie keine Nahrungssorgen gehabt. In Kenia und Spanien hatte es Frischkost im Überfluss gegeben. In Summerhill dagegen mussten sie dem Gemüsegarten wieder ihre gesteigerte Aufmerksamkeit widmen. Es war jedoch November und nichts wollte so recht gedeihen. Wenn sie bis zum Frühling durchkommen wollten, mussten sie von Wildpflanzen leben. Die Mädchen versuchten ihr Bestes, aber, wie Evelyn sagte, es ist nicht leicht, unter diesen Umständen stets schmackhafte Gerichte aufzutischen. Speisenfolge: Sonntag, Löwenzahnsuppe, Schuhsohle à la Chaplin, geschmorte Sauerampferwurzel in Disteltunke, Schmierölpudding mit Pistensaft, Kaffee. Die Jungs warfen einen kurzen Blick auf die Speisenkarte und beschlossen, einen Spaziergang zu machen. Neil sagte, es sei gemein, Evelyn so im Stich zu lassen, und kam rechtzeitig zum Kaffee zurück. Pycroft verscharrte im Schutze der Nacht den Schmierölpudding und ließ höflich ein paar Reste auf seinem Teller zurück. Alle wurden blass und dünn. Pycroft verlor in 3 Wochen 50 Pfund. Dann breitete sich eine Magengrippe aus. Nacheinander bekamen die Jungs und die Männer starke Schmerzen und mussten mit hohem Fieber das Bett hüten. Zum Glück wurden die Mädchen nicht krank und konnten die schwer leidenden Männer pflegen. Also sprach Neil: Alle Fürsorge ist umsonst. Wir werden alle an Vitaminmangel sterben, falls wir nicht bald anständiges Essen kriegen. Und wenn ihr Mädchen uns weiter pflegt, steckt ihr euch nur an. Verlasst uns, damit wir in Frieden sterben können. Die Mädchen hielten eine Versammlung ab. Neil hat recht, sagte Betty. Wir müssen weg und Nahrung finden. Aber wer wird sie pflegen? Fragte Jean. Sie brauchen keine Pflege. Ich bin ohnehin für die natürliche Heilmethode. Sie sollen fasten, bis sie sich besser fühlen. Aber, lispelte Evelyn, soweit ihr das bei einem Wort wie aber möglich war, aber das tun sie doch schon die ganze Zeit, seitdem ich Küchendienst habe. Nein, sie haben den Kaffee getrunken, den wir von Patrick's Farm mitgebracht hatten. Sie müssen richtig fasten und dürfen nur Wasser trinken. Am nächsten Morgen erschienen die Mädchen in praktischen Reisekostümen und bis an die Zähne bewaffnet. Sie teilten den Dahinsiechenden ihre Absicht mit, Fleisch, frisches Obst und Gemüse zu besorgen. Sie beabsichtigten, mit den Mopeds nordwärts zu ziehen. Mopeds, fügten sie hinzu, seien praktisch, weil man sie tragen könne, wenn die Straße blockiert sei. »Warum nach Norden?«, fragte Neil mit schwacher Stimme. Er war sehr krank. »In den Mooren von Yorkshire muss es noch Schafe geben, und in Lincolnshire gibt es Treibhäuser. Vielleicht wächst da noch etwas.« So brachen die 3 tapferen Mädchen zu ihrer gefährlichen Reise auf. Jeder hatte ein Gewehr und 2 Maschinenpistolen. Jean hatte noch zusätzlich ein Maschinengewehr auf ihren Gepäckträger geschnallt. Die anderen beiden hatten stattdessen große Körbe auf den Gepäckträgern, um das Essen zu transportieren. »Endlich sind wir mal unter uns«, meinte Jean. »Hoffentlich treffen wir Löwen.« »Sei still«, schnappte Evelyn nervös. Trotz den verstopften Straßen kamen sie zügig vorwärts und erreichten nach 2 Stunden Norwich. In einem Hotel in King's Lynn machten sie Quartier. Sie aßen ausgiebig zu Abend, Büchsenfleisch, eingemachtes Obst und Limonade. Sie wurden sehr lustig, zogen das Grammophon auf und tanzten. »Komisch, dass wir so lustig sind«, kicherte Jean. »Wir sollten nicht fröhlich sein, wo es den anderen in Summerhill doch so dreckig geht.« Und sie brach in Gelächter aus. Die anderen lachten ebenfalls. Sie lachten, bis ihnen die Tränen kamen, und dann tanzten sie wieder, und Betty fiel hin und konnte nicht wieder aufstehen, also lag sie auf dem Teppich und lachte. Es war wunderbar. Gegen 3 Uhr morgens gingen sie ins Bett. Als sie aufwachten, dachten sie, sie hätten alle die Grippe, denn sie hatten fürchterliche Kopfschmerzen. »Macht nichts«, stellte Evelyn fest, »es war eine zauberhafte Nacht. Und die Limonade war die beste, die ich je getrunken habe. Was für eine Marke war das eigentlich?« Sie nahm eine leere Flasche und las: »Louis Roederer Grand Vin Sec.« »Oh, mein Kopf«, stöhnte Betty. »Vielleicht wird uns die frische Luft gut tun.« Sie brachen auf und bald ließen die Kopfschmerzen nach. In Newark machten sie Mittagspause, hielten es aber für geraten, diesmal keine Limonade zu trinken. Bislang hatten sie kein Tier gesichtet, das größer als eine Katze gewesen wäre. Jean studierte die Landkarte. Spätestens morgen sollten wir Scotch Corner erreicht haben. Dann fangen die Hochmoore an, wo wir bestimmt Schafe finden. Die Tomaten besorgen wir uns auf dem Rückweg in Lincoln, damit sie sich bis Summerhill halten. In der Nähe von Scotch Corner bekamen sie das erste Schaf zu Gesicht. Jean erlegte es, indem sie die Augen zukniff und abdrückte. Dann versuchten sie es abzuhäuten und auszunehmen. Eine ziemlich widerliche Arbeit, wie sie fanden. Sie schnitten die genießbaren Teile heraus, wickelten sie fein säuberlich in Papier ein und verstauten das Zeug in einem der Körbe. Sie waren über und über mit Blut beschmiert, gingen in ein Haus, wuschen sich gründlich und legten sich schlafen. Am nächsten Morgen sahen sie, dass zwei Löwen das auffraßen, was sie von dem Schaf zurückgelassen hatten. »Faule Biester«, entrüstete sich Evelyn, »warum gehen Sie nicht selbst auf Jagd?« Der Gedanke, dass wir die ganze widerliche Arbeit mit dem Schaf hatten, damit diese Burschen sich vollfressen können, macht mich krank. Und sowas nennt sich nun König der Tiere. »Etwas stört mich«, sagte Betty. »Wenn es hier wirklich so viele Schafe gibt, warum fressen die Löwen eins, das wir getötet haben? Löwen ziehen, soviel ich weiß, frisches Fleisch vor, und sie reißen es lieber selbst. Und guck mal, wie mager die beiden sind. Ich fürchte, wir werden nicht viel Essbares zum Mitnehmen finden«, bangte Jean. Man sollte erwähnen, dass sie nicht an die Gefahr dachten, die die Löwen für sie darstellten. Alle ihre Gedanken galten den kranken Männern daheim. Sie traten vor die Tür und starteten die Mopeds. Der Lärm verjagte die Löwen. Es ging weiter. Bald waren sie in einer öden Moorlandschaft. Keine Häuser, keine Schafe, nur ein paar Löwen in der Ferne. Einer der Löwen verschwand in einer Mulde, wo er etwas aufgespürt haben musste. Die Mädchen robbten durchs Heidekraut und sahen ein einsames Schaf, das aus einem Bach trank. Betty flüsterte Jean zu, »Du zielst auf das Schaf und ich ziele auf den Löwen, wenn ich jetzt sage, jetzt!« Gleichzeitig lösten sich zwei Schüsse, das Schaf fiel tot um, aber Bettys Schuss hatte den Löwen nur an der Schulter verwundet. Brüllend sprang er in großen Sätzen auf die Mädchen zu, sie feuerten, aber die Militärmunition war zu schwach für einen ausgewachsenen Löwen. Sie trafen ihn, aber das machte ihn nur noch wütender. Jetzt waren nur noch 10 Meter entfernt. Die Mädchen fühlten ihr letztes Stündchen nahe. Der Löwe duckte sich zum entscheidenden Sprung. Jean fiel plötzlich eine Geschichte ein, in der ein Mann einen Löwen dadurch bezwingt, dass er ihm fest ins Auge blickt. Die Moral der Geschichte war, dass kein Tier dem Blick eines Menschen standhalten kann. Also stellte Jean sich hin und fixierte den Löwen. Unglücklicherweise aber hatte der Löwe diese Geschichte nicht gelesen und fixierte gerade Betty. Er sprang und 3 Maschinenpistolen bellten. Die Mädchen warfen sich beiseite, als der schwere Löwe aufprallte. Diesmal hatten die Schüsse gesessen. Es gab einen heftigen Rums, als das Ungetüm auf den Boden krachte. Er rührte sich nicht mehr. »Schnell«, rief Evelyn, »nehmt das Schaf und bindet es auf eins der Mopeds. Hier können wir es nicht zerlegen.« »He, was ist das?« Es war das Grollen einer Löwin. Sie hatte ihren Gefährten gesucht, und sie hatte ihren Gefährten gefunden, und sie ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihren Gefährten gefunden hatte. »Wir können heute nicht mit noch mehr Löwen kämpfen«, schluchzte Jean. »Lassen wir das Schaf hier und hauen wir ab.« Die anderen waren der gleichen Meinung. Sie schwangen sich auf die Mopeds und brausten davon. Die Löwin jagte ihnen nach. »Mit einem Moped kann sie nicht Schritt halten«, brüllte Betty, die an der Spitze fuhr. Plötzlich platzte ihr Hinterreifen und das Moped rumpelte über die Straße. »Fahrt nach Summerhill und bringt ihnen Nahrung«, schrie sie, »und sagt ihnen, dass ich furchtlos gestorben bin.« Darauf ließen sich die beiden anderen natürlich nicht ein. Sie stiegen ab und Jean band hastig das Maschinengewehr los. »Wir müssen die Munition vergessen haben, als wir diese Limonade tranken«, keuchte sie. Die Löwin verhielt und schlängelte sich auf dem Bauch durchs hohe Heidekraut. Sie kam immer näher. Jean hantierte mit einer Nagelfeile. »Typisch«, bemerkte Evelyn. »Es geht um Leben und Tod und Jean manikürt sich. Soll ich dir vielleicht noch meinen Lippenstift leihen?« »Blöde Kuh! Ich mache ein Dumm-Dumm-Geschoss aus dieser Patrone. Ich feile kleine Schlitze in das Projektil. Beim Aufprall wird das Geschoss bersten und ein furchtbares Loch reißen. Wie kann man nur so grausam sein? Diese ewige Schießerei hängt mir zum Halse raus. Wenn wir uns ganz ruhig verhalten, tut die Löwin uns bestimmt nichts. Da kommt sie. Ziel auf die rechte Schulter, Jean. Du musst die Halsschlagader treffen. Jean traf die Halsschlagader und die Löwin starb sofort. Jean demonstrierte ihre Dumm-Dumm-Theorie. Vorn an der Löwin war ein kleines Loch, hinten war ein riesiges. Betty und Evelyn überkam plötzlich ein leichtes Unwohlsein. Viel Spaß macht es nicht, mit kleinen Mädchen auf Jagd zu gehen, murrte Jean, setzte sich auf die Löwin und runzelte die Stirn. Sie holten das Schaf und widmeten sich dann dem geplatzten Reifen. Sie konnten schießen wie Männer, sie waren mutiger als Männer, aber keine wusste, wie man ein Rad flickt. »Ich habe Robert mal dabei zugesehen«, sagte Betty eifrig. »Man nimmt eine Schüssel mit Wasser und drückt ein Zeug, das aussieht wie Zahnpasta aus einer Tube und dann...« »Ich habe vergessen, wie es weitergeht.« »Zuerst muss man wahrscheinlich den Reifen abmachen«, empfahl Evelyn. Sie benutzten dazu einige Schraubenschlüssel aus der Werkzeugtasche. Als sie den Schlauch freigelegt hatten, bestand er zu etwa einem Drittel aus Fetzen und sie sahen ein, dass es unmöglich war, ihn flicken zu wollen. Aber sie gaben nicht auf. Sie stopften Gras in den Reifen und erreichten langsam und holpernd nach 15 Kilometern eine Autowerkstatt. Hier fanden sie eine Kiste mit Schläuchen in der passenden Größe und nach 10 Stunden war Bettys Moped wieder vollständig bereift. Sie zerlegten das Schaf und verstauten es in dem anderen Korb. Nun wollte man über Lincolnshire die Tomaten nach Hause. »Ich für meinen Teil habe jetzt genügend Abenteuer erlebt«, stellte Betty fest, als sie über die Überlandstraße fuhren. »Man lebt ja in steter Angst, einen vor den Zahn zu bekommen, wie unser lieber Freund Sargnagel gesagt hätte.« Schnittig nahmen sie die Kurve nach Newmarket und bald hatten sie die nächste größere Stadt erreicht. Sie tankten und setzten ihren Weg fort. In Lincoln übernachteten sie in einem Hotel. Das Hotel hatte keine Ausschankgenehmigung und die Limonade war nicht besonders. Am nächsten Tag fanden sie Treibhäuser, aber zu dieser Jahreszeit waren die reifen Tomaten bereits verfault. Da ernteten sie die unreifen und fuhren, ohne weitere Abenteuer zu erleben, nach Summerhill zurück. Pycroft, Neil und die Jungs lagen immer noch in den Betten. Sie hatten die ganze Zeit gefastet, aber das Fieber war weg und bald konnten sie wieder essen. »Ihr habt uns das Leben gerettet«, stellte Robert fest. »Wir sind euch dankbar. Hattet ihr Schwierigkeiten?« »2 Mal. Beim Aufstehen.« »Habt ihr wilde Tiere gesehen?«, fragte Neil. Betty verzog nachdenklich eine Augenbraue. »Haben wir wilde Tiere gesehen, Evelyn?« »2 Schafe«, grinste Evelyn. »Mehr wollten die Heldinnen von ihren Abenteuern nicht verraten. Fortsetzung folgt.« Dies war die bisher eindeutig lausigste Fortsetzung. Hey, aber wir haben euch das Leben gerettet. Eben. Erstens kann kein Mädchen Moped fahren. Von wegen. Zweitens kann kein Mädchen etwas mit dem Revolver treffen. Natürlich. Und drittens würde ich lieber sterben, als mir von einem Mädchen das Leben retten zu lassen. Du bist ungerecht. Viele Frauen haben Männern das Leben gerettet. Zum Beispiel Johanna von Orleans, Florence Nightingale, Elsa Brandström und... Siehst du, du weißt keine mehr. Historische Frauen zählen sowieso nicht. In den Comics ist es auch nicht anders. Da werden die Frauen immer nur gerettet. Seht euch doch die Leute an, die die dicken Dinger drehen. Hitler, Mussolini, Stalin. Alles Männer. Mädchen sind überflüssig. Neil, puste David im nächsten Kapitel um. Es wäre schön, wenn in deiner Geschichte alle Jungs sterben und nur die Mädchen am Leben bleiben. Und was ist mit mir und Pycroft? Du könntest sterben, aber Pycroft nicht. Warum nicht Pycroft? Weil er Millionär ist. Wenn er stirbt, kannst du uns nie mehr Geschichten erzählen, in denen Millionäre Luftschiffe oder solche Sachen vorkommen. Viele große Schriftsteller haben ihre Helden umgebracht und dann wieder zum Leben erweckt. Wer? Beispielsweise hat Sir Conan Doyle den alten Sherlock Holmes wiederbelebt. Ja, so gut. Ist es unklug, den Helden sterben zu lassen. Aber Pycroft ist schließlich nicht der Held dieser Räuberpistole. Sondern? Sag du es ihm, David. Ich weiß nicht recht. Ich glaube, wir sind alle die Helden. Sargnagel, Fritz und wir. Nur Neil ist immer der Feigling. Warum machst du dich immer zum Feigling, Neil? Möglicherweise deswegen. Wenn ich mich so darstelle, wie ich wirklich bin, fallt ihr mit lautem Knall aus allen Wolken.